TetraPT broadcast 138 with Oval Angle. Sculpture Stone Breed Notes. Ja, neues Glück. Willkommen bei Nokogiri Wiki. Kalt ist es, wie es ja so ist im Januar. Aber dafür gibt es ein paar Veranstaltungen, die locken. Mit Wärme auf jeden Fall und experimenteller Musik, wie ihr das, denke ich mal, auch hier erwarten könnt. Ja, und für alle, die, naja, zumindest bis zum Ende oder den Großteil der Sendung durchhalten, gibt es dann diese vormals genannten Veranstaltungstipps und auch noch eine Überraschung, ein Freiticket für eine Veranstaltung. Das lohnt sich wirklich. Vorher ein bisschen Einstimmung ins neue Jahr und später noch ein Mix von Oval Angle aus Antwerpen. Ein Mix, der sich Sculptures Don't Read Notes nennt. Weiterführende Links, Informationen und Playlist wie immer unter nokogiriwiki.tumblr.com. Bis später. This is Tokyo.

Vox Popla Bluff. Circling Meditation, the track. Ja, als Album nennt sich Small Vertigos. Aber nicht mehr lange. Schaut einfach mal unter tumults.bandcamp.com. Ja, /album/small vertigos. Das wird noch verlinkt, glaube ich. Grüße auf jeden Fall an Olivier. Gehen wir jetzt gleich drüber zu einem anderen interessanten Projekt. Over Angle. Ein Soundprojekt von Geran Knoll aus den Antwerpen, den schönen. Ja, und auch bekannt als Kollektiv. Parc Pardon. Kunstkollektiv. Ja, der hat auch eine Kassette rausgebracht, nennt sich Talk of Sculptures. Limitiert auf 100 Stück. Und verlinkt auf der Seite nokogiribiki.tumblr.com. Hier mit einem speziellen Mix für die Sendung. Vielen Dank, Geran. Sculptures Don't Read Notes. Jetzt hier folgend die nächste Stunde. Ja, viel Spaß mit Oval Angle. Thank you. So, what we need to do is basically just do what it says. We've got to put finger one, which is our thumb, on the node of C, finger two on D, finger three on E, finger one again, which is our thumb on F, two on G, three on A, four on B, and little finger on C, and then just follow it backwards. Okay, so I'm going to do that now for you. Thank you. Ja, wer nebenbei noch in den Werken von Mr. Overangle stöbern möchte, den sei www.geranknoll.nl empfohlen. Next note up from C, which would be going towards the right, which would be this one here. The next note after C in the alphabet is D. So this note here is a D. The next note after D is E, F. Now, remember I said that our musical alphabet is only the first 7 letters. After G, to get the next note, what we would do is just go back to the very beginning of the alphabet, which would be A. This note here is A. And then carry on from there. Back to C again. I can do say as well, because I've hit a set of two black lights, the one on the left, drag my finger underneath B, C, and we'd carry on all the way to the end of the piano. Thank you. Thank you. Thank you. So I'm going to teach you the scale of C. Now, a scale is made up of 8 notes, and it's called the scale of C because we start on the note of C. So I'll choose middle C, which is here. We're going to play all of the notes going up to the next C, which we can see is here because we've got our two black notes, black note on the left, C underneath it, and then we're going to do the same backwards, so we're going to play all of the notes going backwards and finish on the same C that we basically started on. Thank you. also see that the pattern of the black notes are quite distinctive. So we've got, say, a pattern of three, then a pattern of two black notes, a pattern of three black notes, pattern of two, pattern of three, pattern of two, pattern of three, pattern of two, and that follows all the way along the piano. Pattern of two black notes, pattern of three, pattern of two, pattern of three. Now what we want to do is head towards a group of two black notes. So I'm going to choose these two here. And what we want to identify is the black note that's on the left. So it will be this one here. Okay? Then what we need to do is just run our finger down directly underneath it until we hit the white note that's underneath it, and that is our middle C. So if I just went over that again for you, so we're going to head to a set of two black notes. I'm going to go for these two here. I'm going to identify the one on the left, and then I'm going to drag my finger, slide my finger down directly underneath it, and aim for the white note that's underneath it, and that is a C. It is actually on my piano a middle C. Thank you. From that would be to play the hands together at the same time, but I will show you that at the beginning of next lesson. Yeah, das war ein Mix von Oval Angle. Don't read notes. Vielen Dank an Geran. Noll. Was das werden? Ja, sein zweites Album, Talk of Skyshows, unerhältlich auf Kassette, Edition 100. Findet ihr unter www.gerandknoll.nl. Das erste Album kam auch auf Kassette raus, Conversation with the Table, in 2013. Ja, aber die 25 Stück auf Yordscat sind leider ausverkauft. Könnt ihr auf jeden Fall noch auf Bandcamp anhören, wenn ihr wollt. Ja, und das neue Album ist auf Look Back and Love rausgekommen. Weiter geht's mit Veranstaltungstipps. Da bringe ich schon mal die nächste Platte in die Runde. In die Rille. Steht da. Date für heute. Betrifft allerdings nur die Hörer von Radio Blau und Radio Lotte. Qual ist in der Stadt, in Leipzig sozusagen. Ein Side-Projekt von Liban Hannover, was er vorher gehört hat. Ja, und dann gibt es ein Live-Konzert mit Aftershow. Dafür gibt es eine Freikarte. Schreibt einfach an nokogiribike.tumblr.com. Ich meine natürlich nokogiribike@gmx.net. Ja, Freitag, der 22. Januar, Qual in Coney Island, Leipzig. Sehen bei Konzerten, vormals in den letzten Jahren nur in Hede in Frankreich und in Moskau und Russland. Ja, nun im Overtime Bunker Berlin mit dem neuen Labelprojekt Erratic. Die ganze Nacht, also Brutal und Kalkulant, auch bekannt von Treu und Treue, City Tracks, Dark Vinyl Records. Das andere Projekt, Sveso Brator, hauptsächlich Release auf San Francisco und auch Treu Records und noch ein Geheimprojekt namens Teletype Cores. Und Vinyl Selector Holy X ist dabei, also wahrscheinlich ganz viel Alexis, Andreas, Gorn und VY. Der nächste in der Runde ist Heino KG. Seit Ewigkeiten dabei im Musikbiss, vor allen Dingen mit Fushi Tsucha. Ist bei der diesjährigen CTM im Hebel am Ufer in Berlin dabei. Zusammen mit Uchihashi Katsuhisa. Von der Band Altered State und die sind dann im Gitarristen-Monolog mit der indonesischen Band Senyawa, auch bekannt von den Labels wie Anger oder Morphine Records. Ja, und das Ganze am Mittwoch, den 3. Februar, im Rahmen der Club Transmediale Berlin. ては我を訪るるしよ我はすぐ緩やかになれの襲い込むことを願わくばしよ我を捉えんとき大祖は稲妻のごと旗寄せくる牛尾のごと束の間に我を捉えよ願わくば大潮潮 schon wieder für heute. Nokogiribiki bedankt sich fürs Zuhören und grüßt Richtung Antwerpen. Hintergrund noch ein Gruß auch an den schwarzen Stern vor ein paar Tagen verstorbenen David Bowie. Ja, und dann großartige Musik, die er in seiner Zeit geschaffen hat. Zum Abschluss noch ein kleines Date, und zwar am Montag, den 1. Februar, spielt Stefan König ein Klavierkonzert in F von George Gershwin im Gewandhaus zu Leipzig. Montag, 1. Februar. Also wir gehen hin. Bis bald. Tschüss. Thank you. Thank you.